Wie wir bereits erfahren haben, erkannten Eliten, Kaufleute und insbesondere die Bauern und Gärtner, auf denen diese Gesellschaften basierten, was um sie herum vorging. Ein paar bemerkenswerte Ausnahmen gab es allerdings. Entsprechend veränderten sie ihre Anbau- und Nutzungspraxis, wandelten Landschaften ab, verlegten ihre politischen Zentren und Strukturen oder zogen einfach weiter. Der Würgegriff der vorglobalen und später globalen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen ließ für solche Alternativen, insbesondere für ausgegrenzte, unterdrückte Gruppen, allerdings immer weniger Spielraum. In dieser Zeit wurden die Weichen für die Gegenwart gestellt, und heute sind einige der Menschen, die am stärksten unter den mit dem Anthropozän verbundenen Veränderungen der tropischen Wälder zu leiden haben, am wenigsten in der Lage, ihr Handeln zu verändern und ihre Lebensgrundlagen zu schützen. Wie groß die menschliche Bevölkerung war und welche modifizierenden Eingriffe sie bis 1491 bereits überall in den tropischen Wäldern vorgenommen hatte, wird besonders am Zusammenprall ihrer Welt mit Europa deutlich. In Kapitel 10 haben wir erfahren, welche Abschätzung Alexander Koch und seine Kollegen für die Neotropis vornahmen. Anhand historischer Dokumente, durch Untersuchungen von Siedlungsgebieten und mit anderen Methoden berechneten sie, dass eine ungeheure Zahl indigener Bewohner innerhalb von 150 Jahren nach Ankunft der Europäer an Krankheiten, die diese über den Atlantik mitgebracht hatten, gestorben waren. Damit waren aber die Arbeiten der Wissenschaftler noch nicht zu Ende. Sie gingen von bestimmten Flächen aus, die diese indigenen Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Teilen der Neotropis genutzt hatten, und versuchten herauszuarbeiten, was geschehen würde, wenn diese menschlichen Gesellschaften plötzlich größtenteils aus den tropischen Landschaften verschwänden. Ihr Ergebnis? Die geschätzte Kohlenstoffmenge, die zusätzlich aufgenommen wurde, als die Wälder überall in einem entvölkerten Amerika nachwuchsen, machte einen beträchtlichen Anteil des Rückgangs von 7 Parts per Million im CO2-Gehalt der Atmosphäre aus, der sich in Eisbohrkernen aus dem Polargebiet vom Ende des 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts nachweisen lässt. Durch diesen Rückgang sank die Temperatur weltweit um 0,15 Grad Celsius. Das hört sich nicht nach viel an. Es trug aber zum kältesten Teil der kleinen Eiszeit bei, in der es zwischen 1600 und 1650 überall in Europa zu Missernten kam und das Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen zu einer Quelle der künstlerischen Inspiration wurde. Um das Ausmaß dieser Wiederbewaldung bestätigen zu können, brauchen wir detailliertere archäologische, paläoökologische und historische Modelle der wechselnden Landnutzung. Nach Ansicht von Alexander lassen die derzeitigen Belege unter dem Strich darauf schließen, dass das große Sterben der indigenen Völker in Nord- und Südamerika, insbesondere in der Neotropis, das durch die europäische Kolonisierung in Gang gesetzt wurde, zu globalen, von Menschen gemachten Auswirkungen auf die Systeme der Erde führte. Und das hatte schon lange vor der industriellen Revolution, weit weg von den Tropen, schwerwiegende Folgen.